Ja, und herzlich willkommen zum Genusscast. Heute ist Donnerstag, der 1.11.2018. Wir sitzen ganz gemütlich im Phonodrom und haben heute eine ganz besondere Sendung. Stimmt's mal? Ja, hallo. Genau, wir werden heute über Wermut sprechen. Allerdings nicht nur einfach hier und jetzt, sondern wir waren ja auf dem Bar-Konvent. Und dort haben wir uns speziell mit Wermut beschäftigt. Wir haben ein Wermut-Seminar mitgemacht mit François Monti. Das wird hier auch gleich noch eine Rolle spielen. Und wir haben Wermut probiert und mit den Leuten gesprochen, die Wermut herstellen und verkaufen. Und sogar mit einem Wermut-Experten, also François Monti, aber noch ein anderer, nämlich einer, der sogar ein Buch geschrieben hat über den Turiner Wermut, Fulvio Piccinino. Und ja, da haben wir Live-Töne, also wir haben die aufgenommen, die Gespräche, und die werden wir dann jetzt hier auch zu Gehör bringen. Das heißt, es ist eine ganz besondere Folge. Wir reden weniger und wir lassen andere zum Wort kommen. Genau, die Aufnahmen sind nämlich direkt auf der Bar-Konvent entstanden. Wir hatten dieses Jahr etwas mehr Support von der Bar-Konvent und konnten auch diesmal die Leute auch direkt am Stand interviewen. Dementsprechend werden die Interviews natürlich ein bisschen anders sein, weil da ein bisschen mehr Atmosphärik mit dabei ist. Wir haben die quasi alle vor Ort interviewt. Das heißt, es kann unter Umständen sein, dass ein bisschen Hintergrundgeräusche sind, weil die Interviews halt direkt auf der Messe entstanden sind. Wir waren nämlich dieses Jahr Teil des Bar-Konvent-Teams, kann man eigentlich schon fast sagen. Mhm. Wir haben, nachdem wir ja die letzten Jahre den Support ja von der Bar-Konvent nicht so bekommen haben, wie wir uns das erhofft und gewünscht haben, war dann dieses Jahr doch ein bisschen Umbruch dabei, auch bei der ganzen Veranstaltung. Die Organisation ist etwas anders und auch besser gelaufen. Die Bar-Konvent oder der Bar-Konvent geht dieses Jahr, also ab dieses Jahr auch 3 Tage lang. Das heißt, es ist etwas angestiegen, ja, von 2 auf 3 Tage. Das ist sehr gut. Was dadurch wirklich sehr super war. Alles sehr, sehr entspannt und war auch dadurch wirklich angenehm. Denn man muss sich ja vorstellen, wenn man das alles in 2 Tagen bewältigen will, also auch als Besucher, man will ja schon verschiedene Sachen sehen und auch mal was probieren und so, da ist das einfach zu anstrengend. Mhm. Und so konnte man sich Zeit nehmen, auch mal ein bisschen am Rande plauschen mit den Leuten. Also wir hätten das, was wir hier gemacht haben, in 2 Tagen niemals machen können. Nein, das wäre nicht möglich gewesen. Bis wir uns orientiert hätten, wäre ja der erste Tag schon halb um gewesen. Also nee, das wäre nicht gegangen. Also das ist wirklich schon eine tolle Verbesserung. Und ich muss auch sagen, vielleicht liegt es auch an den 3 Tagen. Es fühlte sich nicht so voll an. Ja. Es verlief sich alles besser und das war natürlich auch angenehm. Was natürlich noch schön war, auch mein Eindruck, dass die Atmosphäre dadurch auch entspannter war. Mhm. Das heißt, man hat auch gemerkt, wenn man an Stände gegangen ist, dass auch die Leute mehr Zeit für die Leute auch vor Ort hatten. Mhm. Dass einfach es nicht so eine Abarbeitung von im Prinzip Interessenten ist und dass man einfach mehr Zeit hatte, auch mal einen Plausch zu machen und jetzt nicht alle unbedingt auf die Zeit geachtet haben oder darauf geachtet haben, weil sich hinten dran wieder eine riesen Menschentraube gebildet hat mit der potenziellen Gesprächspartnern. Dementsprechend war das auch ganz interessant. Mhm. Als Gast ja dieses Jahr war Italien, darum hat es mit dem Wermut auch sehr gut gepasst. Naja, wir haben ja erst erfahren, dass das Gastland Italien ist, und dann haben wir uns gefragt, was machen wir mit Italien? Ja. Und ja, da wäre natürlich Grappa so eine Sache gewesen, aber auf der einen Seite ist Grappa natürlich auch starker Alkohol, da kann man da nicht so viel probieren, und zum Zweiten, ja, ich persönlich bin jetzt nicht so der Grappa-Fan,

Gläser gibt. Mhm. Das war, glaube ich, auch für die Qualität der Darbietung auch extrem gut. Das hing möglicherweise auch mit der besonderen Lage ab, weil es ja draußen war. Richtig. Und drinnen wurde ja dann immer rumgefahren und die Gläser wieder eingesammelt und neue ausgeteilt, also von der Barkonvent, und wahrscheinlich konnten die den Außenbereich da nicht entsprechend mit versorgen. Und deshalb hat man gesagt, okay, es muss irgendwie eine andere Lösung geben. Weil der Durchsatz an Gläsern, das ist echt Wahnsinn. Ja, man bekommt das mit, wenn man mal an so einen Bottle- oder Glass-Drop-Point mal steht. Also wir standen ja teilweise so mal auch 5 bis 6 Minuten oder auch nochmal 10 Minuten an Ständen, und wie häufig quasi dann die Runner vorbeigekommen sind, um das Zeug abzuholen und wieder aufzufüllen, das ist echt Wahnsinn. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Tausende an Gläsern gespült werden. Und da werden wirklich tausende Gläser gespült. Und jetzt stelle man sich vor, das wären alles, wie es am Anfang ja war, Plastik. Ja, das war furchtbar. Wenn wir einen Plastikmüll, da würde, glaube ich, am Tag vielleicht eine Tonne oder mehr Plastik produzieren. Und das geht natürlich nicht. Und so ist es halt viel, viel schöner. Also es sind halt immer frische Gläser. Das heißt also, Hygiene ist auf jeden Fall geboten, gegeben auch, geboten sowieso. Also das ist wirklich auch gut organisiert. Vielleicht noch ein Hintergrund zu Nolli Pratt. Die gehören mittlerweile oder schon etwas länger zu dem Bacardi-Konzern. Ich darf dich verbessern. Da heißt Bacardi. Bacardi, genau. Hinten betont. Bacardi. Nicht, weil es Französisch ist, sondern weil es Katalanisch ist und hinten einen Akzent trägt. Seit 1993. Mhm. Das heißt, die Marke ist auch schon sehr, sehr alt. Die wurde 1813 gegründet. Dementsprechend ist das Produkt jetzt nicht neu auf dem Markt. Ja, das sagt das ja auch, dass sie ein altes Produkt sind. Genau, aber dementsprechend nach wie vor, sage ich mal, einen festen Platz auf dem Markt hat. Mhm. Wir werden auch in der laufenden Sendung sehen, es gibt auch einige neue Wermutmarken auf dem Markt. Ja, ja. Also der Markt, da passiert auch was. Es ist nicht so, dass da jetzt nur die alten Kamellen aufgewärmt werden, sondern der Markt ist in Bewegung, und da sieht man vielleicht auch durch die Neuankömmlinge, dass in diesem Markt auch in Anführungszeichen was zu holen ist. Ja. Das heißt, es gibt da etablierte Marken, also der Wermut ist eins der ältesten alkoholischen Getränke, die man so kennt. Mhm. Und dadurch passiert auch relativ gerade sehr, sehr viel auf dem Markt. Und ich denke, das ist auch ein guter Indikator, um zu sehen, wie sich dieser Gesamtalkoholmarkt dann auch so bewegt. Und gerade da beim Wermut tut sich einiges. Deshalb sieht man eben auch den Trend so ein bisschen daran, dass sich da jetzt plötzlich neue Mitspieler auftun und sich auch die alten Marken verjüngen. Das werden wir dann auch nochmal später sehen bei Lillet. Gut, das ist jetzt kein echter Wermut, aber die haben sich verjüngt. Auch Nolli Pratt macht eigentlich einen sehr lebendig jungen Eindruck, obwohl sie natürlich auch immer versuchen, an die Tradition anzuknüpfen. Ja. Aber das wird uns ja Herr Jouot auch noch persönlich erklären. Super. Dann sage ich mal Ton ab fürs Interview. Yeah, well, I remember vermouth from my grandma, who had a bottle somewhere, and it was considered a drink for old people. But that must have changed, because you are here, and there are young people at the bar. So is there a trend towards vermouth? Yeah, there is clearly a trend for vermouth. And, well, even though Nolli Pratt is a very ancient brand, because it was created back in 1813, it's still really very much within the trend today, and especially this trend towards premium vermouth. So, I mean, Nolli Pratt is really the original French vermouth, and it's been produced since more than 200 years in the south of France, in a beautiful place called Marseillan, which is a fishing port by the Mediterranean on the Etang de Thau. And the Maison Nolli Pratt, where the brand is located and still produced today, is just right there on the port. Yeah, well, that sounds interesting. And on the bottle, it says that the recipe is a secret. Of course. It is. Of course it is a secret. I mean, if you come to visit the place, you will learn a little bit about the process, but we are not going to tell you everything. We are not going to tell you about all the details, about all the herbs and plants that we are using for making it. We will certainly name a few of them, but not all of them, obviously. But you will see something that is very interesting and very important for the process of making Nolli Pratt original dry, which is something that is totally unique. The fact that some of the wines will be stored outside in oak cask for a period of 1 year. And during this period of 1 year outside, they will be influenced by the climate, by the sea breeze, by the rain, and by the sun. And this is really something that is unique to Nolli Pratt Original Dry, and that really participates very strongly to the unique flavor and taste profile of Noli Prat. And you have oysters here, but oysters are not found in the port of Marseillan, I think. Of course you have oysters. You have oysters in the Étang de Thau. It's one of the famous region in France for producing oysters. That's the most famous, that's the famous region, in fact, on the Mediterranean, where they produce a lot of oysters. Have you heard about the Bouzigues oysters? And this is really a few kilometers away from Marseillan, and we have a lot of oysters. So it's a natural combination, a natural pairing to have a Noilly Prat original dry with oysters. Ah, yeah. So that's really done at the seaport. So. Exactly. It's really a few hundred meters away. You'll find the oyster farms very, very close from where Noilly Prat is being located. So it's a local natural pairing. Oh, that's really very interesting. I tasted it and it's really good. The combination is really wonderful. I like it. I think that's the way oysters have to be eaten. Yeah, but can you tell us some figures about the production of Noilly Prat? How many different kinds and how many liters are produced? We'll tell you a little bit. So we have, in fact, four different variants for Noilly Prat. So the first one, the main one for us, which accounts for the major part of the sales, is the original dry, which you have been trying with the oyster. We have a slightly drier version, which we mostly sell in North America, which is called the extra dry. And then we have two other variants. One is the rouge, which is a sweeter version of Noilly Prat, which has the particularity to be the herbs and spices are macerated directly into the wine, which is also something quite unique. And finally, you have, I would say, the little baby within the family, the youngest edition, I mean, the newest edition. And when I say newest, it's been created already in 1986, which is called the Ambré, which is also a very nice variant of Noilly Prat, with a lot of very nice flavors, very, very fruity, chocolate, orange. And this is also something that pairs very well with food, especially if you try, for example, desserts or cheese. You have some very interesting pairing as well. Oh, that's yeah. Do you have all these types here? Can we taste them? We have three of them. We don't have the extra dry, which is mostly sold in America. But we have the other two. We have the rouge, and we have the ambré as well. So you are very welcome to try them as well. We will do so. But one last question: are there any trends observable with vermouth? Special kinds of alcohol? Yeah, well, I think when it comes to vermouth, I think people are rediscovering this kind of lighter aperitif. There is clearly a trend towards lighter drinks, and I think vermouth is perfectly within this trend. And what we are offering today, apart from serving Noilly Prat original dry with oysters, apart from having it, which is a very, very classic way of using Noilly Prat in the classic martini cocktails, we have another version, which is just with Perrier water and a few frozen grapes. It's extremely light, refreshing, fizzy, super easy to drink. And that's something that really fit within this trend for lighter drinks that people, and so something also very easy to make, because it's just 50% Noilly Prat, 50% Perrier, some ice balls, and frozen grapes. So that's something really easy to prepare that everybody can do at home. And that really is something that fits perfectly with this trend for lighter aperitifs. Well, thank you very much. You're very welcome. With pleasure. And enjoy the tasting. Ja, wir sind jetzt beim Amber. Also der mittleren Qualität, wenn man so will. Und ja, der ist nicht nur farblich, sondern auch vom Geruch intensiver, finde ich. Ja, aber vom Geschmack. Ja, er hat mehr Süße, glaube ich. Er hat mehr Süße. Aber sonst ist er schon dem anderen ähnlich. Wobei ich dann doch den Dry besser finde. Also die gleiche Bitterkeit, obwohl das ja hier jetzt zerstoßen wird, also die Kräuter, und eigentlich auch intensiver sein sollten. Aber es wird halt doch überdeckt durch die Süße. Ja. Also ich habe jetzt auch mal probiert, Farbe natürlich etwas dunkler. Definitiv süßer und die Bitterness. Du hast aber den anderen. Achso, ich habe den anderen. Achso, der ist noch der ältere. Das ist der ganz alte. Okay, der ist auch extrem süß, aber angenehm süß. Ich stelle mir aber diesen eher vor mit einem Tonic oder als Kombination. Zu pur finde ich ihn doch als Appetizer zu intensiv. Aber die... Man merkt, die Kräuternoten kommen, sind sehr dominant hier. Die sind doch durch diese Süße, dachte ich, dass sie eher verschlungen werden. Aber hier sind sie doch sehr, sehr stark auszuschmecken. Vielleicht sollte man gerade mal tauschen. Nimmst du mal den da? Ich nehme mal den. Ich probiere den anderen jetzt mal. Vielleicht ist die falsche Reihenfolge bei mir. Mach du mal als erstes, weil bei dir wäre es die richtige Reihenfolge. Ja, also das ist nämlich jetzt nicht, er ist nicht älter, sondern es ist auch der Rote. Deshalb hat er eine sehr viel dunklere Farbe. Der ist also wirklich so Bernstein bis Rot im Glas. Und in der Tat, der ist bitterer. Ja, das ist schon auffällig. Und ich glaube, der ist wirklich ausgewogen zwischen bitter und süß. Im Gegensatz zu dem mittleren, bei dem die Süße überwiegt. Während bei dem Roten halt tatsächlich auch die Bitterkeit da ist. Also den finde ich eigentlich sehr angenehm. Aber es stimmt schon, also das Aperitif ist wahrscheinlich der Trockene wirklich am besten. Ich habe jetzt zwar die falsche Reihenfolge genommen, aber der mittlere quasi, der Orangene, ist zu süß, finde ich. Also jetzt im Vergleich zu einem anderen, dementsprechend als Aperitif doch ein bisschen zu stark, nicht so ausgewogen wie der andere. Und dementsprechend wäre, glaube ich, auch eher der Trockene und der ganz Rouge wäre, glaube ich, das Richtige für mich. Weil hier sind die Kräuter auch nicht so deutlich spürbar. Obwohl der im Verfahren eigentlich mehr kräutrig sein sollte im Geschmack. Finde ich aber, dass es nicht so ist. Ja, also wie gesagt, bei denen sollen die Kräuter ja direkt in die Flüssigkeit zerdrückt werden. Deshalb sollte der Kräutergeschmack etwas kräftiger sein. Aber das merkt man nur beim Roten. Aber den Roten finde ich wirklich auch gut. Wie gesagt, am besten ist aber immer noch der ganz helle, der trockene. Und den extra trockenen haben wir ja leider nicht hier zum Probieren. Aber das ist wirklich gut. Dem ersten französischen Wermut sind wir dann den nächsten Wermut aus Turin auf die Schliche gekommen. War ein relativ kleiner Stand im hinteren Bereich. Und da sind wir auf eine, wie wir letztens festgestellt haben, auf eine neue Marke gekommen. Genau, das war gar nicht unsere Absicht. Wir wollten eigentlich eine Traditionsmarke dann auch haben. Zunächst und später erst die neuen. Und Wermut di Torino ist natürlich, also die Bezeichnung ist natürlich eine allgemeine Bezeichnung, Wermut aus Turin. In Turin gibt es, glaube ich, 17 Firmen, die Wermut herstellen. Also später der Spezialist mitgeteilt, wahrscheinlich sogar noch mehr, aber 17, die da irgendwie auch bei dem Istituto del Wermut di Torino mitmachen, auf das kommen wir dann noch. Und ja, ich habe dann Wermut di Torino gesehen und habe gedacht, das ist wahrscheinlich der traditionelle, aber das war gerade eine neue Firma, Nobile di Savoia, nennt die sich, die eben auch Wermut di Torino herstellen. Also sie haben zwei Produkte, bitter, eben auch ein Kräuterlikör und, nicht Kräuterlikör, Wein mit Kräutern und Wermut. Und die haben wir dann als erste angesprochen und das war schon sehr, sehr interessant. Also eine neue Firma, aber die eben an die Tradition anknüpft und eben auch versucht, eine besonders gehobene Qualität. Genau. Gesprochen haben wir mit der Assistentin der Geschäftsführer. Sein Englisch war nicht so gut. Dementsprechend, also der war vor Ort. Nee, das war die Assistentin jetzt. Genau, die Assistentin, mit der haben wir gesprochen. Ja. Der Geschäftsführer war auch vor Ort. War aber, sag ich mal, der englischen Sprache nicht ganz so mächtig. Und dementsprechend hat er halt dann seine Assistentin sprechen lassen, die uns dann auch alles erklärt hat. Man merkt, echte Italienerin. Sie hatte auch einen schönen italienischen Akzent. Mhm. Und da sind wir halt auf das Produkt eingegangen. Mhm. Und was die uns sozusagen hat, hören wir jetzt gleich. Genau. Hello. Hello, we are coming to Italian Vermouth now with Nobile di Savoia and Vermouth di Torino. And we want to taste that. And here we are at the booth. Hello. Hello to everyone. We are an Italian company. We began to import some distilled from abroad. But now, because we are in Italy, the first product we produce from the last year is vermouth and bitter. So this one is a new product because it's a superior. Superior is certificated because inside this vermouth there are wine that is coming not from all the Italy all over, but only wine from Piemonte, is Cortese. And it's very special because it's all the ingredients are natural, and especially, of course, there is Artemisia that is coming also from Piemonte, and also rhubarb and elder flower and chamomile flowers, cardamom and ginger and other aromatic spices. And the particular of this vermouth that in the end you can smell like a touch of smoke. And this is why it's a really special one. I think it's a really good to drink it alone, but also in the mixology. And so we produce also the bitter, so you can drink Americano, very special. And the first time for us is here in a Bar Convent, and a really good way to introduce the companies, really good organizations, and there are a lot of visitors, and we hope to try some distributor from abroad, because now we are only in Italy, and we hope to go abroad. This product is also for a bar that are really premium, like high quality, like the quality of our rabbit. And so we thanks all the people who's coming to try our vermouth and bitter. And so thank you very much. So you said you're a new company, but vermouth in Torino has a long tradition. Yes, of course, it's a long tradition, but this is different from the other one because we were the first that produced the name Superior. Now I think there is another one, but the first was our company. And so, in fact, the recipe is old, but revisited in a modern way, in modern style to drink it. Are there any trends or tendency that you can observe with respect to vermouth spirits in the market or in the bars? Yes, of course, the market and bars, we try to push the high quality of it. And so mixology and the new bartender that are going to mix with cocktail special, we try to improve our sellings to this kind of market. Yeah, thank you very much. We are now, we will try it. Ja, also das ist natürlich wieder so Light Amber oder sogar Amber, also richtig Bernsteinfarben in der Farbe, sehr klar, muss ich wirklich sagen. Ja, ganz typischer Kräutergeruch in der Nase. Jetzt nehme ich einen Schluck. Ja, eher trockener Wermut. Also praktisch kein Weingeschmack, sondern tatsächlich so ein bitterer Wermutgeschmack, der auch anhaltend ist. Also Zucker, es ist also deutlich Zucker auch enthalten. Man hat also Süße und das Bittere. Und das ist eigentlich sehr ausgewogen. Der Wein geht tatsächlich etwas unter. Also klar, es ist ein weinhaltiges Getränk, aber es ist doch ganz klar ein Aperitif.

the vermouth profile becomes to, you know, really sweet and become more a mixer than a very good wine that can be drinks neat. So in the 70s, in the 80s, they start to mix vermouth with lemonade, blah, blah, blah. And I think that this loses importance. But we want to bring back that. We just restarted to do the vermouth in the right way. And the market reacted really well. Because vermouth is crazy, because you can have as an aperitif, neat. You can have as a digestive. You can mix it. You can drink like with the cheese, with dessert. Vermouth can be used with in a lot of different way. For that, the popularity of vermouth is growing, because it's simple, it's easy to serve. People like to have a vermouth in the fridge at home, and this is really changing the market. So what is the future? What trends are coming? So with vermouth or other drinks around it, so what can you predict? I like what's happening in vermouth world. Classic drinks with vermouth is coming back. Now you drink a very good Manhattan half and half with a very good vermouth. 5 years ago, this was almost impossible because the really dry Manhattan that everybody wants was just a hint of vermouth and a lot of whiskey. Now everything has changed. People want to feel the vermouth. Classic recipe from 1800s are coming back. And there are more and more vermouth drinks. And this is very nice. Also because vermouth is one of the things that you can put with any kind of spirits. It's good with rum, with whiskey, with cachaça, with tequila. Vermouth is always very good. What I predict is that this growth of Amaro. Amaro and Italian aperitivo will be a big hit in the next 3-4 years. I hope that the market will give to us a lot of different aperitivos, not only two brands, but a lot of aperitivos. I think that aperitivo is another really interesting trend. Amaro and aperitivo will be, for me, the next big things in the world. Yeah. Oh, that's interesting. And what is your impression of Bar Convent? Better and better. Every year is bigger and better. I really like that the space is really comfortable. Also, if there are 20,000 people, you never feel stressed with too many people around you. Everything is working really well. I'm really happy that they stopped to use plastic cup and only real glasses. That I think is a big effort for the organization, because I cannot imagine like to wash, clean, and dry like, I don't know, 100,000 glass for all day. And this is very good. It's a big effort, and it's really nice. We do that in bars, but it's nice to see a big venue, big like event like that do that. There are a lot of new brands. Small brands have their space. This is very good. Not only corporation, but also small brands have their space. You can find them. There's good communication. I was really happy. I think that it's confirmed to be the best bar show in the world. Yeah, without any doubt. Thank you very much. You're welcome, guys. Really happy. What are you drinking? Is our Classico vermouth. We don't call it Bianco, we call it Classico, because I don't know if you know, but in the past, till 1920s, all the vermouth was that color, this golden color, light color, not dark red, you know, because caramel was not used. We don't use caramel in our vermouth. Also in the red one, we leave the natural color of the infusion. Another strong things about our vermouth is that you have this muscat that's really coming out. Ripe peach, apricot, pineapple, banana, you know, like it's really fruity. But you still have the acidity of the muscat. A unique thing, as you can see, you have a vintage there. Our vermouth are made with real wine. The wine is the same wine that you can buy and drink at home.

auch wieder so, dass der Bittergeschmack in der Mitte der Zunge kommt und er ist doch auch etwas nachhaltiger als der andere. Also ja, eigentlich ein schöner Aperitif, also gerade durch die Nachhaltigkeit. Also vom Geruch merkt man, dass es deutlich fruchtiger ist als der Riesling. Der riecht mehr nach Ananas, mehr nach exotischen Früchten. Bisschen, ja, so ein bisschen was an Öl. Ich würde eher sagen, so ein fruchtiges Traubenkernöl. So ein bisschen daran erinnert er mich so ein bisschen. Und vom Geschmack her ist er, man merkt zum Schluss, ist er schön trocken, definitiv. In der Mitte kommt die schöne Kräuternote durch. Und am Anfang merkt man wirklich ganz klassischer Wermut, wirklich sehr schön ausgebaut. Etwas alkoholischer im Geschmack ist er schon, aber doch sehr gut trinkbar, muss man sagen, macht wirklich einen guten Aperitif her. Ja, vielleicht können wir auch noch erfahren, was drin ist. Genau, Bezzazer Dry nutzen wir die Rebsorte Gutedel, na, eine alte deutsche Rebsorte. Und klar, der Dry, wir reden hier von unter 30 Gramm Zucker auf die Flasche, was halt wirklich schon sehr trocken ist. Ja, ganz toll. Ich glaube, wir nehmen den nächsten. Zur Flasche, also das gleiche Etikett, muss man sagen, bloß, dass da drauf steht Dry. Im Hintergrund ist grün gehalten, man sieht so die Weinreben und Weinberge drauf. Obendrauf ist auch nochmal ein kleiner Schriftzug, der hat auch 19% Alkohol. Die Riesling-Edition hat er 16%, also etwas leichter am Alkohol. Und genau, jetzt gehen wir mal weiter zur nächsten. Genau, dann sind wir schon bei der dritten Variante, das ist der Bezzazer Rosé. Liebevoll unser Everybody's Darling. Ja, genau, lasst ihn euch schmecken. Ja, also von der Farbe her Rosé, ganz klar. Also Light Red nach dem Schema. Und ja, in der Nase fällt er auf, weil er schon so ein bisschen, also nicht nur den Kräutergeruch hat, sondern auch einen leichten Rosé. Also, naja, was heißt Rosé? Also er hat so eine Fruchtnote. Ja, jetzt es setzt sich fort im Geschmack. Da kommt auch sofort eine gewisse Süße an auf der Zunge, die sogar die Wermutnoten überdeckt. Also Wermut ist hier nicht so ausgeprägt und der Geschmack ist jetzt so eher nicht so, also im Finish ist er nicht so nachhaltig, aber es ist schon eine gewisse Fruchtnote drin, die sich auch so ein bisschen entfaltet im Laufe, also während man ihn trinkt. Ja, und von daher tatsächlich ein guter Sommerwein. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, den auch zu mixen. Ja, von der Nase her riecht er etwas süßer, etwas fruchtiger, also schon wirklich die Rosé-Bärennoten würde ich da rausriechen. Oh ja, der Geschmack ist wirklich sehr gefällig. Man merkt, dass er im Abgang sehr, sehr sehr viel Restzucker hat, aber nicht unangenehm, also wird nicht klebrig und nicht zu extrem. Ich finde ihn auch im Nachgeschmack sehr anhaltend. Man merkt immer noch diese schöne Beerennote. Im ersten Augenblick, im ersten Schluck, könnte man das für einen Süßwein halten und nicht für einen Wermut. Und dann kommt erst im zweiten Augenblick das ganze Kräutrige durch. Und dann merkt man, oh, es handelt sich um einen Wermut. Und auch ein bisschen der Alkohol. Dadurch wird es, glaube ich, etwas unterstützt, dass man weiß, dass man hier keinen Süßwein trinkt, sondern einen Wermut. Genau. Im Rosé nutzen wir quasi ein Pinot Noir. Ja. Und als Servierempfehlung würde ich den immer mit Tonic anbieten. Ja, in dem Moment als den eigenen Rosé-Spritz. Klare Empfehlung und so wird er bis jetzt auch sehr gut akzeptiert vom Kunden. Ja, es ist was gut passt zum Spritz. Also es ist angenehmer als das Originalrezept, möchte ich fast sagen, weil es harmonischer ist. Ja, die Flasche. Genau, also die Rosé-Flasche ist auch im Etikett Rosé gehalten. 17,5% Alkohol,

He have a very old recipe, and he makes the vanille vermouth. Vanille is a comfortable drinks because in the past, vanille was a very expensive spice, and plus sugar makes a very lovely mix, very, very, very good mix. And then Cinzano, it's maybe the in the past, Cinzano developed the business of the vermouth 1930, 1936, and the Cinzano it's very important producer. You know, everyone knows Cinzano for sparkling wines, but Cinzano is important for the history of the vermouth because he bought Torino Football Club. He developed the football club in and of Torino. So I am very proud because, you know, I am a fan of Torino. And then the Carpano is the last one is the Carpano. Carpano was the inventor of the vermouth in Torino in a small, not bar, but in the past was a speciario. So he makes, he sells spice, he sells wine, he sells vermouth. So he's the inventor, an antica formula. Maybe it's the vermouth that bring back the tradition of vermouth during the 90s with Martini was the two vermouth that more iconic, antica formula and Martini. And then Canellese was a barrel producer that in 1952 decided to start the production of vermouth because the barrel, you know, come from France, and there are a lot of problems with the barrel, making barrel. He have there was a flood, so the company was completely destroyed by this flood. So he decided to convert them in a vermouth producer. Well, thank you very much. That was really interesting. So, yeah, thank you. So you have written a book about vermouth. Can you say some words about it? Yeah. 4 years ago, 5 years ago, I started to teach at school, and I teach about vermouth, and I understand that people loves the history of vermouth. So I realized that I have to write a book, because the last book was 100 years ago. So I start to collect all the books about recipe, about the history of vermouth. I start to go to archives. I start to go to the archives of the company. So I go to Gancia, to Cinzano, to Cocchi, to Martini, especially Martini helped me very much about the research. And I start to write the history of the vermouth of Torino, so the pharmacopoeia, so the medicine purposes of the 15th century, when starts to be a voluptuary product, so when we start to add sugar to the vermouth. And I study the old cocktails, the old menu. So this book, it's he makes in Italy, in Italian, he makes 4,000 copies. So I hope that even the English version makes the same success. I hope. I don't know, but I'm looking for distributor. Probably more. Who knows? Maybe. But I'm happy to spread the vermouth culture. For me, it's enough because I really want to spread the culture of a product that is Italian, and I'm proud about vermouth, and I'm proud about the Italian culture of the vermouth. Yeah, thank you very much. Genau, nach dem Interview hat es uns dann zu einem Wermut verschlagen, der kein Wermut ist, sondern Lillet. Und dort haben wir praktisch den Stand besucht und auch mit der Brand-Ambassadorin gesprochen, Tatjana. Und die hat uns das Produkt mal vorgestellt und wir haben auch ein Tasting gemacht. Das Produkt ist relativ alt, 1872 schon gegründet und ist halt in unserem Sinne ein Wermut ohne Wermutkraut drin, dementsprechend halt ein Kräuterlikör, und den gibt es in verschiedenen Sorten. Und wir haben quasi die Sorten getestet. Es gibt drei Traditionssorten und einen nicht klassischen, würde ich sagen. Genau. Der auch speziell für den deutschen Markt entwickelt wurde. Mhm. Und auch den haben wir probiert. Der war nämlich auf Riesling-Basis. Ja. Auch sehr lecker.

Das ist, wie man sich einen Rotwein vorstellt. Man hat Tannine, man hat Schokolade, man merkt die Fasslagerung, man hat Vanille mit drin und pur super, aber auch gemischt mit ganz, ganz einfachen Sachen, wie zum Beispiel Bitter Lemon, finde ich das einen ganz, ganz tollen, einfachen, entspannten Drink. Ja, also ganz klar, erstmal die Farbe, rot, kräftiges Rot und ja, auch so ein Beerenrot vielleicht. Und wenn man jetzt dran riecht, merkt man sofort Rotwein, man merkt Fassgeruch, also sogar, würde ich sagen, ein bisschen neben der Vanille so ein bisschen Schokolade, also so, man merkt richtig so europäische Weinfässer, europäische Weintradition. Und wenn man das gerochen hat, glaubt man eigentlich, es kommt ein Rotwein. Ich bin gespannt. Ja, ein interessantes Erlebnis. Wirklich. Also es ist tatsächlich, also die Rotweinnoten mit den Fassnoten sind ganz deutlich, aber es ist dann doch noch dieser Fruchtgeschmack dabei. Und auch so ein würziger Geschmack. Wobei man kaum sagen kann, ob der würzige Geschmack jetzt diese würzigen Noten eben Wein sind, aber wahrscheinlich kommt das auch noch durch die Zutaten. Mal sehen. Ja, von der Nase her ist er etwas stärker als alle anderen, die wir bis dato getrunken haben. Ist im Aroma in der Nase deutlich dominanter. Man merkt auch die starke Rotweinbasis, dass hier kräftige Rotweine genommen wurden. Und wenn ich jetzt mal dran sippe. Ja, kommt so eine gewisse, am Anfang eine gewisse Süße. Dann kommen die ganzen Rotweinaromen, das stimmt. Etwas Vanille, etwas Fass. Bisschen so ein leichter Ansatz von Pfeffer, aber nicht wirklich viel. Und dann kommt quasi der Nachgeschmack, der so ein bisschen ja, tanninhaltig ist. Man merkt so ein bisschen auf der Zunge, wird es etwas pelziger. Und dann ist der Abgang relativ schnell und gut. Auch den Alkohol schmeckt man kaum raus. Also man würde sagen, es schmeckt am Anfang so ein bisschen wie ein, ja, so ein bisschen alkoholfreier Wein. Kommen wir zum nächsten, oder? Ja, wie gesagt, der wurde auch tatsächlich damals für den amerikanischen Markt hergestellt, weil es sind große Bordeaux-Fans und große Rotwein-Fans. Und ja, dann kam das 1962 dann tatsächlich auch nach Deutschland. Und ich bin kein Rotwein-Fan, muss ich sagen. Und den fände ich auch wirklich auch pur, trinke ich den am liebsten und mit Bitter Lemon, weil es einfach ein ganz, ganz toller Drink, gerade jetzt für die Jahreszeit tatsächlich ist. Ne? Wenn ihr Lust habt, kann ich auch gerne einen Schuss Bitter Lemon drauf machen und einfach stellen sich halt die wenigsten vor, daraus halt einen Drink zu machen, ne? Weil habt ihr Lust drauf? Ja, vielleicht nachher. Okay. Machen wir erstmal weiter. Jetzt kommen wir zum Lillet Grand Reserve. Das ist unser Jahrgangs-Lillet von 2012. Wir lagern Lillet in 20.000 Litern Fässern französischer Eiche. Der wird in einem Barrique-Fass gelagert und das Ganze ein Jahr lang. Und das merkt man extrem. Die Viskosität ist komplett anders. Es ist cremig, es ist ölig. Man hat ganz, ganz viele Honigaromen, exotische Früchte. Es ist ein ganz, ganz super tolles Produkt. Ich liebe es einfach. Und es ist nur zum Purtrinken gedacht. Es ist nicht zum Vermixen. Es wurden 2000 Flaschen haben wir für Deutschland bekommen. Es ist auch bisher auch nur in Deutschland verfügbar. Und wenn die alle sind, sind sie alle. Also ich liebe das Produkt. Ich freue mich immer sehr über jedes Glas davon. Ja, also die Farbe ist zwischen Gold und Bernstein, würde ich sagen. Immer noch hell, ganz klar natürlich. In der Nase merkt man sofort Weißwein, der im Fass war, auch so ein bisschen so einen öligen Geruch. Also man merkt die Fassnoten schon raus, so ein bisschen Vanille, Schokolade. Und jetzt, ja, ganz toll. Also jetzt kommt halt die Qualitäten von so einem Süßwein durch. Also wirklich so, man könnte fast sagen, so eine Beerenauslese, aber eben noch zusätzlich mit Fruchtaromen. Also ganz große Klasse. Also es wird, würde ich auch, so würde ich würde gleich die Flasche mitnehmen. So, von der Nase her,